Hi, Catherine. Hello, kids. Das kenne ich. Was ist das? Was ist das? Was ist das? That's Rudolph. Rudolph? Rudolph, the red-nosed reindeer. Rudi, das Rentier. Doch ja, das kenne ich irgendwie. Das ist eines der berühmtesten Weihnachtslieder der Welt. Lass mal hören. Lass mal hören! Oh ja, ich liebe dieses Lied. Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw him, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Oh, ist das schön. Es ist auch eine wunderschöne Geschichte. Erzähl mal. Ich übersetze euch einfach den Song. Auf Seite 20 in der OK-Zeitschrift findet ihr den Text. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Rudolph, das rotnasige Rentier, had a very shiny nose. Hatte eine sehr leuchtende Nase. And if you ever saw him, und wenn du ihn jemals sehen würdest, you would even say it glows. Würdest du sogar sagen, dass sie glüht? All of the other reindeer, all die anderen Rentiere, used to laugh and call him names. Lachten ihn immer aus und neckten ihn. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Sie ließen den armen Rudolph nie bei ihren Rentierspielen mitmachen. Gemein! Gemein! Then one foggy Christmas Eve, dann an einem nebligen Weihnachtsabend, Santa came to say, kam der Weihnachtsmann und sagte, Rudolph with your nose so bright, Rudolph mit deiner strahlenden Nase, won't you guide my sleigh tonight? Willst du nicht heute Nacht meinen Schlitten führen? Then how the reindeer loved him, wie die Rentiere ihn dann liebten, as they shouted out with glee, als sie mit Freude riefen, Rudolph the red-nosed reindeer, Rudolph, das rotnasige Rentier, you'll go down in history. Du wirst in die Geschichte eingehen. Oh, das ist so schön. Schön. Können wir das nochmal hören? Na klar. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw him, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Rudi ist jetzt bestimmt das berühmteste Rentier der Welt. Ja, das stimmt. Das Weihnachtslied von Rudolph ist in der ganzen Welt bekannt. Zuerst war es nur eine Geschichte. The Story of Rudolph, the Red-Nosed Reindeer. Das steht in okay. Okay, okay. Richtig. Page 4 and page 5. Seite 4 und Seite 5. The Story of Rudolph, the Red-Nosed Reindeer. Kommen bei euch auch Rentiere? Wie meinst du das? Zu Weihnachten in Großbritannien. Kommt der Weihnachtsmann mit Rentieren? Yes, Jule. Father Christmas comes on a reindeer sleigh. Ey, das war zu schnell. Okay. Nehmt mal eure Rubbelkarten. Damit erzähle ich euch, wie sich die Kinder bei uns in Großbritannien Weihnachten vorstellen. Take your rubber-dub cards, kids. Rubber-dub! Rubber-dub! Tannenbaum, da! Habt ihr auch? In Englisch, Jule. Englisch, Englisch! Number one is Christmas tree. Number one is Christmas tree. Number two is Christmas card. Number two is Christmas card. Number three is Father Christmas. Weihnachtsvater. Weihnachtsvater! Yes, Father Christmas heißt Weihnachtsvater, wenn man es direkt übersetzt. Number three is Father Christmas. Number four is reindeer. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Number four is reindeer. Number five is sleigh. Number five is sleigh. Schweres Wort. Sleigh. Sleigh. Number six is chimney. Was hat der denn mit Weihnachten zu tun? Erzähl ich dir gleich. Number six is chimney. Number six is chimney. Number seven is Christmas stocking. Number seven is Christmas stocking. Weihnachtsstrumpf. Yes, Christmas stocking. Number eight is present. Number eight is present. Present! Könnt ihr schon alle? Einmal noch. No problem. Number one is Christmas tree. Number two is Christmas card. Number three is Father Christmas. Number four is reindeer. Number five is sleigh. Number six is chimney. Number seven is Christmas stocking. Number eight is present. Und jetzt bist du dran. David hilft dir. Here's David. Number one is Christmas tree. Number one is. Number two is Christmas card. Number two is. Number three is Father Christmas. Number three is. Number four is reindeer. Number four is. Number five is sleigh. Number five is. Number six is chimney. Number six is. Number seven is Christmas stocking. Number seven is. Number eight is present. Number eight is. Und jetzt erzähl mal, wie das alles zusammengeht. Die Rubbelkarten und Weihnachten in Großbritannien. Wieso Chimney und Christmas Stocking? Das ist bei uns Tradition. Die Kinder in Großbritannien stellen sich vor, dass Father Christmas, oder manche nennen ihn auch Santa Claus, mit einem Reindeer Sleigh durch den Himmel zieht. Er klettert durch den Schornstein in die Häuser. Chimney! Yes! Und wenn er unten im Kamin angekommen ist, steckt er die Presents, die Geschenke, in die Christmas Stockings der Kinder. Die haben die Kinder extra für ihn aufgehängt. Toll! Toll! Gut. Wenn ihr alles verstanden habt, dann schlagt mal die Seite 19 auf. Page 19. Ja, da ist das alles. Father Christmas is coming, steht da. Find the right order. Finde die richtige Reihenfolge. Yes. Psst. Wenn ihr fertig seid, sagt David euch das richtige Ergebnis. Und jetzt bist du dran. Find the right order. Na, da bin ich gespannt. David sagt euch das richtige Ergebnis. Father Christmas is coming. Find the right order. Number one. The reindeer are pulling the sleigh. Number two. Father Christmas is going down the chimney. Number three. Father Christmas is filling the Christmas stockings. Number four. The children are taking their Christmas stockings. Number five. The children are opening up their presents. Und der Weihnachtsbaum? The Christmas tree. Yes, Jule, der kommt da nicht vor. Das ist eine deutsche Tradition, die wir übernommen haben. Und wir haben Rudolf the Red-Nosed Reindeer übernommen. Yes, but Rudolf comes from America. Rudolf kommt aus Amerika. Und was ist noch typisch britisch zu Weihnachten? Wir feiern ganz anders als ihr. Wie denn? Für euch ist Heiligabend der wichtigste Tag. Der Heiligabend heißt bei uns Christmas Eve. Aber das ist bei uns kein besonderer Tag. Und wann kommt der Father Christmas mit dem, Sleigh? Der kommt in der Nacht zum 25. Dezember. Der 25. Dezember ist unser Christmas Day. Da gibt es die Bescherung. Und es gibt ein großes Christmas Dinner mit gefülltem Truthahn und Plum Pudding. Und kriegen die Kinder viele Geschenke? Ja, sie kriegen viele Geschenke. Das ist genauso wie bei euch. Gibt es Geschenke, die es bei uns nicht gibt? Muss ich überlegen. Ja, schon. Bei uns ist Weihnachten ein fröhliches und lautes Fest. Ich habe in Deutschland zum Beispiel noch nie Christmas Crackers gesehen. No, no, no! Kay mag die nicht. Und ihr könnt gleich erfahren, warum. The Christmas Cracker ist das Thema im OK Comic. Have fun with the OK Comic. Hello Sam, hello Kay. Hello. Hey kids, would you like a cup of tea? A cup of tea. Eine Tasse Tee. Oh, yes, please. Ja, gerne. Yes, Sam. I'd like a cup of tea. One moment, please. One moment, please. Sieh mal da, Danny. Weihnachtsgeschenke. No, no, no! Ich will nur mal fühlen. No, no! No, no! Kay! What's going on? Sorry, Sam. Sorry, Sam. A Christmas cracker. Christmas cracker. This is a Christmas cracker. No Christmas cracker! Pull, Yule. See, Yule. Merry Christmas. That was the Christmas cracker. Ein Rubbelkartenwort haben wir noch gar nicht benutzt. Number two, Christmas card. Dann benutzen wir es jetzt. Let's make a Christmas card. Eine englische? Oh ja, eine englische. Das ist in der Zeitschrift. Yes, Danny. Make your own Christmas card. Page 22. Auf Seite 22 in der OK-Zeitschrift findet ihr viele Ideen dazu. Und die Texte? Die stehen da auch. Kannst du sie nochmal vorlesen? David liest sie euch vor. Merry Christmas. Merry Christmas and a Happy New Year. Season's greetings. Merry Christmas. Merry Christmas and a Happy New Year. Wishing you a Merry Christmas. Und das alles wünsche ich euch auch. That was it. In OK in December. Noch nicht. Noch einmal, Rudi. Bitte. Oh ja. Na klar. Aber mitsingen. Here comes Rudolph. Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw him, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee. Rudolph the Red-Nosed Reindeer, you'll go down in history. Das ist so süß. Ihr könnt es gleich nochmal singen. Aber zuerst sagen wir goodbye. Merry Christmas and a Happy New Year. Happy New Year! Merry Christmas and goodbye. Goodbye and Merry Christmas and a Happy New Year. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. See you again in 2000. That was it in OK in December 1999. See you again in January 2000. Bye-bye. Rudolph the Red-Nosed Reindeer.